keinen Grenzwert in Deutschland, aber wir wissen genau, wie schädlich sie sind. Wenn also diese Ultrafeinstaub unterwegs sind, dann sind sie eben nicht nur unterwegs, begonnen an den rheinischen Braunkohlerevieren, sondern sie werden bis nach Südschweden getragen. Sie sind als Partikel auf der Oberfläche an den Polareis gefunden worden. Bedroht werden, insbesondere dadurch, dass diese Gifte schon sehr, sehr früh in den Körper geraten. Und dafür nehme ich jetzt Elisabeth. Elisabeth hat heute entbunden und hat in der Schwangerschaft in einem Schadstoff- und feinstaubbelasteten Wohngebiet gewohnt und in ihrem Bauch, dort ist die Lisbeth. Die Lisbeth hat über den Mutterkuchen aus dem mütterlichen Blutkreislauf diese Giftstoffe eingelagert und wird zur Welt kommen und hat dann schon geringere Abwehrkraft. Sie hat nicht die Möglichkeiten, auf die Umweltgifte mit ihrer späteren, hoffentlich dann stärkeren Abwehrkraft gut reagieren zu können und damit umzugehen und die entstandenen Krebszellen alle rechtzeitig wieder zu bekämpfen zum Beispiel. Lisbeth, in 30 Jahren, wenn sie schwanger ist, wird sie ein Kind bekommen, was aus einer ihrer Eizellen entsteht. Es ist Liz. Wenn Liz zur Welt kommt, dann ist es so, dass in ihrer Eizelle Schadstoffe sind von dem Wohngebiet der Großmutter, Elisabeth. Und das nenne ich eine transgenerationelle Vergiftungsmethode durch Braunkohlekraftwerke. Das geht gar nicht. Das ist das Beschädigen zukünftiger Lebensgrundlagen in unserem Innersten. Das darf nicht sein. Und deswegen stehe ich auch hier vor dem Oberlandesgericht und möchte, dass die Menschen, die das organisieren im Rahmen einer Betriebsgenehmigung, bei der sie nicht angeben, dass 1800 Menschen zum Beispiel jedes Jahr durchschnittlich sterben an dem, was ihr Betrieb dort macht, dass das Oberlandesgericht das zur Kenntnis nimmt und diese Betriebsgenehmigung aussetzt, weil ein Betrieb, der erlaubt, in dieser Art zu töten, in dieser Art Kinder zu beschädigen, die Gesundheit von Menschen, die ja noch am längsten leben, weil sie gerade erst geboren werden. Wir erinnern uns an Liz in der dritten Generation. Das darf nicht sein. Dann möchte ich noch Tschüss sagen mit den Menschen von Tongyang. Tongyang ist eine Stadt in China und dort ist ein Braunkohlekraftwerk 2002 abgeschaltet worden, aber vorher hat man noch diese Pack-DNA im Nabelschnur untersucht und hat festgestellt, dass sie dort bei den etwa 100 Neugeborenen sehr hoch waren. Zwei Jahre später nach Abschalten des Kohlekraftwerks war sie sehr viel niedriger. Diese Kinder sind untersucht worden und das ist veröffentlicht worden. Da haben sich amerikanische Universitäten sehr viel interessiert und haben Nachuntersuchungen gemacht und sie haben festgestellt, dass die Neugeborenen, die im Bauch der Mutter waren, als das Kohlekraftwerk lief, dass die in den zwei wichtigen kinderärztlichen Tests für Koordinationsfähigkeit und Intelligenz, Bechtel und Gesell, dass in diesen beiden Tests diese Kinder deutlich benachteiligt sind gegenüber den Kindern, die davon profitiert haben, dass das Braunkohlekraftwerk in Tongliang abgestellt worden ist. Und das möchte ich für die Kinder, die jetzt für sich nicht an dieser Demokratie sprechend und mitwirkend teilnehmen können, als Kinderarzt genau in dieses Gebäude, in das Gehirn und in die Herzen von den Richterinnen und Richtern reintragen. Danke. Nochmal danke an Christian Döring für seine guten Erklärungen. Wir haben jetzt noch einen spontanen Beitrag. Markus, spreche es hier aus Hamm. Er wird etwas sagen auch zu der Klage des peruanischen Bergführers Raul. Er kennt ihn persönlich. Am besten du sagst sofort etwas dazu. Guten Tag zusammen. Ich gehöre zu Parents for Future, Fridays for Future und die Mitarbeiter auch von der FUGE, das ist das Forum für Umwelt und gerechte Entwicklung. Wir sind im Oktober letztes Jahres bei Herr Raul gewesen. Saul sorgte dafür, uns klar zu machen, dass was wir hier für einen Kampf anstreben, betrifft nicht nur uns hier vor Ort, aber auch vor allem die Menschen aus dem Süden. Peru, einer der ärmsten Länder Lateinamerikas, hat ganz schwer im Gegensatz zu der Schweiz, dass eben ein Drahtnetz gebaut wird, neue Straßen umgeplant werden, wenn eben die Gletscher weg sind. Im Gegensatz zu Saul haben wir dramatische Entwicklungen, was wir vor Ort gesehen haben. Wir waren gut zwei Wochen bei ihm in der Gegend und das ist dramatisch mal zu sehen, wie die Sturzflut jede Menge Sorge und die Verschmutzung vom Wasser, das Wasser, das eben zu Trinkwasser benutzt wird, vor allem wegen Gletscherschmerzen. Es geht bei der Klage bei RWE um einen See. Das ist Palcacocha und dieser See ist seit 2001 und das Vierfache seit 2070 und das 34-fache größer geworden, also der Damm hält nicht. Zum Beginn des Jahres hatten wir eine schreckliche Erfahrung gesehen, wie das wackelig worden ist. Also Leute, es geht um eine Siedlung Huaraz von 109.000 Einwohner, über 20.000 werden durch diese Sturzflut und den Bruch von diesem Damm, es muss Maßnahmen ergriffen werden, damit der Staudamm gesichert wird und alle diese Sicherheitsmaßnahmen, es geht um Lappalien gegenüber diesen Kosten, die RWE bei der Portokosten, die sie hätte bezahlen können, aber aus Prinzip halten sie diese Klage in die Länge, die Untersuchung 2021 werden hier vorgetragen, hoffentlich in den nächsten zwei Monaten. Und wir hoffen auf Sie auch, dass ihr kommt und mit uns diese Klimagerechtigkeit-Thema aufgreift. Nicht nur die direkt betroffen sind, hier bei Geisweiler, bei RWE, wo eben Kohle abgebaut wird und Energie gewonnen wird, dass wir die am meisten Leidenden aus dem Süden hier gehört werden und wir packen das an. In zwei Wochen hoffen wir, dass wir einen Termin mal bekommen, sodass wir spätestens Ende Mai, Anfang Juni hier diese Klage auf den Weg mal bringen und dass eben daraus Beispiel gemacht wird und es geht um 99,5% von den anderen Umweltverschmutzer, die eben haftbar gemacht werden für diese Katastrophe, die jetzt schon bei uns in Peru stattfindet. Leute, viel Erfolg wünsche ich uns allen. Also die Klage, von der er gerade gesprochen hat, die soll ja eben auch hier vor dem Oberlandesgericht in Hamm angeblich jetzt im Frühsommer behandelt werden. Danke schön. Danke. Also wir verstehen es sowieso alle als Teil der weltweiten Klimagerechtigkeitsbewegung. Insofern hoffe ich, dass manche von euch dann auch hier da auch dann anwesend sein werden. Wir kommen wieder. Gerd Schinkel wird noch ein Lied spielen, danach wird Gunnar Harms auch sprechen. Manche Staatsanwälte können nicht, wie sie wollen. Andere machen gerne das, was sie auch sollen. Sie haben, wenn sie anklagen, keine freie Hand. Schon manche Anweisung auf dem Schreibtisch fand, wie er ganz konkret sich im Prozess verhalten muss, was er verlangen soll, vom Anfang bis zum Schluss. Er kann nicht mit dem Richter dealen, wie er mag. Wenn da eine Anweisung zur Klage vor ihm lag, so gibt es Unterschiede, manchmal sind die groß. Mal wird man bestraft, mal fällt ein Freispruch in den Schoß. Staatsanwälte können sich nicht frei entscheiden. Wollen sie streng sein oder wollen sie das vermeiden? Politisch werden sie am Nasenring geführt, selbst wenn auch mancher sagt, dass er das gar nicht spürt. Manch Täter deshalb gar nichts zu befürchten braucht. Es ist noch nicht mal nötig, dass er untertaucht. Wenn einer virtuos mit anderen musiziert, und klar wird, dass er damit deutlich demonstriert, weil er im Tagebau das Klima retten mag, dann wird er staatsanwaltlich vor Gericht verklagt. Die Klimakiller bringt die einer vor Gericht, dass mal ein Richter gegen sie ein Urteil spricht. Stellen Staatsanwälte die Ermittlungen rasch ein. Die Politik sagt, was nicht sein soll, das darf nicht sein. Ein lebenslauter Musikant verurteilt wird, der Richterspruch manchen Beobachter verwirrt. Wie fand ein Friedensbruch denn hier tatsächlich statt, als man im Tagebau im Chor gesungen hat? Dabei ging nichts kaputt, es wurde nichts zerstört, man hat nur widerständige Musik gehört. Das war ein Friedensbruch, dem Staatsanwalt zu viel, die Klimakiller zu beschützen ist ihr Ziel. Die Politik hatte die Anklage bestellt, weil sie für Straftäter diese Musikanten hält. Die musiziert zur falschen Zeit an falschem Ort, zu CO2-Verbrechen vom Gericht kein Wort. Die Politik will ein Exempel statuieren, die Musikanten sollen erkennen, was sie riskieren. Lenken sie Aufmerksamkeit auf das, was geschieht. Man sie zur Verantwortung staatsanwaltlich zieht. Wo sind die Richterinnen, Richter hier im Land, die sich der Rechtsbeugung entziehen kurzerhand, dass man die Staatsanwaltschaft in die Schranken weist, wie der Minister, der sie anwies, wohl auch weiß. Man hört, die Rechtsprechung ja unabhängig sei. In ihrer Urteilsfindung seien Richter frei. Manchmal ein Richter recht ganz unabhängig spricht. Ist doch wohl die Regel oder ausnahmsweise nicht. Viva Schützen ist ein Verbrechen! Viva Schützen ist ein Verbrechen! Schützen ist kein Verbrechen! Klimaschützen! wird Gunnar Harms sprechen. Er wird sich selber vorstellen. Ein bisschen runter. Okay, ja, danke. Danke. Ja, prima, danke Emilio. Ja, mein Name ist Gunnar Harms. Ich habe mein ganzes Berufsleben in der Energiewirtschaft verbracht. Ich hatte auch sehr viel mit RWE zu tun in meinem Berufsleben und habe alle Dreckecken und weniger dreckigen Ecken kennengelernt. Eine ganz dreckige davon war RWE. Wir wissen ja alle, RWE ist nicht nur der größte CO2-Emittent in Europa. RWE ist der Vorreiter des fossilen Lobbyismus, so kann man das nennen. Ne? Sozusagen der Icarus unter den Dinosauriern, die uns hier noch so umgeben. Ja, dieses Unternehmen hat ja Politik und Behörden ganz fest im Griff, schon seit vielen Jahren. Ganz, ganz fest. Ne? Also für die Einflussnahme von RWE auf die Politik, diesen exzessiven Lobbyismus, gibt es ja unzählige Beispiele. Wenn ich darauf jetzt hier im Einzelnen eingehen würde, würden wir in 5 Stunden doch hier noch stehen. Das ist ein eigener Vortrag, das schenke ich mir. Die Desinformations- und Täuschungsmanöver dieses Unternehmens, die sind ja legendär. Ne? Vor allem im Zusammenwirken mit anderen sind die auch ein Musterbeispiel für präzise, durchorchestrierte Einflussnahme auf die Politik. Das ist vielen überhaupt nicht bewusst. Ne? Es ist eigentlich aus meiner Sicht ein Gebot der politischen Hygiene, diese Protagonisten von RWE und anderen aus dem Politikbetrieb zu entfernen. Das ist noch nicht erfolgt, da müssen wir dran arbeiten. So, worum es aber heute hier geht, heute geht es um was anderes. Heute geht es darum, dass dieses Unternehmen jetzt mittlerweile auch die Justiz ganz fest im Griff zu haben scheint. Und da ist für mich eine rote Linie überschritten. Denn die Verfassung garantiert Unabhängigkeit. Unabhängigkeit der Justiz, die ist ja garantiert. Was aber nützt die Unabhängigkeit von Richtern, wenn weisungsgebundene oder unwillige Staatsanwälte dafür sorgen, dass die Dinge, die zur Anzeige kommen, gar nicht erst auf dem Richtertisch landen? Es gibt in Deutschland leider eine Weisungsgebundenheit von Staatsanwälten. Das ist ein Problem. Das gibt es in anderen Ländern nicht in der Form. Und das ist das Kernproblem. Was hilft uns das? Quasi gottgleich steht RWE dadurch eigentlich über allem. Ne? Wirtschaft, Politik, Behörden und jetzt auch Justiz. Die Geldströme aus diesen todbringenden Aktivitäten, die füttern ja auch die Stadt Essen, das wissen wir. Ne? Vielleicht ist das ein Grund, dass man sich in Essen mit RWE nicht verderben will. Das scheint mir plausibel zu sein. RWE hat ja mal den Slogan entwickelt, die Älteren werden sich erinnern, vorweggehen. Ne? Also in dem Wort vorweg, die 3 Buchstaben RWE, die aufeinanderfolgen, groß geschrieben. Ja, RWE geht auch vorweg, ganz klar. Aber nur beim Ausbremsen der dezentralen Energiewende und bei der Behinderung und vor allem beim Ausbau seiner marktbeherrschenden Stellung. Ne? RWE gilt deswegen vielen auch als Vorreiter der Wettbewerbsverstöße in der Branche. Ich habe das selber aus eigenem beruflichen Erleben erlebt. Ne? Manipulationsvorwürfe bezüglich der Strombörse damals 2005, als das eingeführt wurde. Rechtlich höchst umstrittene Preisgestaltung mit CO2-Zertifikaten. RWE hat wieder rechtlich die CO2-Preise, den Strompreis abgebildet, wo sie es nicht durften. Immer wieder Korruptionsvorwürfe. Sehr viele Strafanzeigen, auch damals schon. Ich habe selbst noch 2005 eine gemacht wegen der Manipulationsvorwürfe. Erpressungsvorwürfe sogar bezüglich des Kohleausstiegs. Wenn ihr Geld gebt, dann steigen wir aus der Kohle aus, ne? Wo man wirklich versucht hat, den Staat zu erpressen. Und. Also Skandal um Skandal durchzieht diese Unternehmensgeschichte, zumindest so lange, wie ich sie kenne. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann kann man sagen, RWE ist das Epizentrum der organisierten Kriminalität in der Branche. Das muss man so sagen. Ne? So, was ist die Folge? Die Folge ist nicht etwa, dass es dem Unternehmen schadet. Nein, das ist wie mit Trump. Ne? Es schadet überhaupt nicht. Im Gegenteil, das Unternehmen profitiert davon. Die Botschaft lautet, von Düsseldorf über Berlin bis nach Brüssel, seht her. Wir stehen über allem. Wehe dem, der uns etwas will. Das ist die Botschaft, die RWE auf diese Weise in die Welt sendet. Und die Justiz macht das Spiel mit, offenbar. Ne? So, seht her, wir sind unangreifbar. Wehe dem, der uns in die Quere kommt. Das ist die Botschaft, die das jetzt zurückhaltende Agieren der Politik, der Behörden, der Justiz gegenüber RWE zum Ausdruck kommt. RWE regiert seine Welt mit Geld. Ganz einfach. Und verklagt auch ganze Staaten, wie jetzt vor kurzem die Niederlande wegen des Kohleausstiegs. Ne? Also viele wissen das gar nicht. Großunternehmen und insbesondere RWE bedienen sich ja nicht der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Die entziehen sich der ordentlichen Gerichtsbarkeit und verhandeln ihre Dinge über sogenannte Schiedsgerichte. Ne? Schiedsgerichtsverfahren, das kommt ganz oft vor, ist gerade bei Großunternehmen sehr etabliert. Da kann man schön fernab der Justiz die Dinge untereinander auskungeln. Ne? So, jetzt aber zurück zu unseren Strafanzeigen, um die es hier konkret heute geht. Die wurden ja von der zuständigen Staatsanwaltschaft in Essen mit geradezu lächerlichen Begründungen eingestellt. Ich finde diese Begründung lächerlich. Da kann man einfach nur zwei Fragen stellen. Wie ist die Zurückhaltung zu erklären? Selbst bei schwersten Verbrechen, massenhafter Tötung von Menschen, nicht zu ermitteln. Nach Juristenmeinung kann man sogar von Mord sprechen, also von Mord, weil das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt ist. Man kann so weit gehen und das Mord nennen. Die Begründung, habe ich gesagt, ist lächerlich, komme ich gleich zu. Das ist aber nicht zum Lachen, leider, das ist eigentlich zum Fremdschämen. Ne? Wie kann eigentlich eine Staatsanwältin, eine Oberstaatsanwältin, die diese Einstellungsverfügung gemacht hat, davon ausgehen, dass irgendjemand auf der Welt ihr diesen Kokolores glaubt? Wir hätten konkret zwei Fragen. Die erste ist, seit wann ist die massenhafte Tötung von Menschen genehmigungsfähig? Sie beruft sich auf eine bestehende Genehmigung von RWE. Das Töten von Menschen ist nirgendwo in keinem Rechtssystem der Welt genehmigungsfähig. Wieso sollte das deswegen nicht verfolgt werden können? Wieso sollte es genehmigungsfähig sein? Die zweite Frage ist, RWE kennt angeblich nicht die Ergebnisse der Studien zu diesem Thema. RWE macht seit 100 Jahren nichts anderes, also vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber hauptsächlich Kohleverstromung und kennt angeblich nicht die Ergebnisse der wissenschaftlichen Studien, die seit Jahren, seit vielen Jahren bekannt sind und damit nimmt diese leitende Oberstaatsanwältin in Essen RWE in Schutz und aus der Haftung. Geht's noch? Ich finde die Antworten auf diese Fragen, ich finde es einfach beschämend. Ganz offensichtlich hat man nur Gründe gesucht, um sich nicht den Zorn dieses gottgleichen Unternehmens auszusetzen. Nach dem Motto, um Gottes Willen nicht mit RWE anlegen, die sind so mächtig, das kommt zurück. Das scheint so zu sein. Man hat keine Gründe gefunden und daher diese unsinnige Begründung. Und das bringt mich zur nächsten Frage. Woher kommt diese unglaubliche Asymmetrie in der Strafverfolgung? Ne? Da wird ein Unternehmen, was Menschen massenhaft tötet, wenn nicht sogar ermordet, überhaupt nicht verfolgt. Aber jede kleine angebliche Klimaterrorist, der sich irgendwo hinsetzt und anklebt, der wird mit der ganzen Härte des Gesetzes verfolgt. Das ist eine ganz grobe Asymmetrie in der Strafverfolgung und die ist eines Rechtsstaates unwürdig, diese Asymmetrie. Die Justiz ist überlastet, sagt sie. Dafür hat sie aber Zeit, Klimaschützer zu verfolgen und die wirklichen Klimaterroristen, die in Essen sitzen, die nimmt sie in Schutz. In Bezug auf RWE wäre das übrigens nicht der erste Justizskandal. Ne? Das ist nicht, also aus meiner Sicht ist das ein Justizskandal, das wäre nicht der erste. Wir hatten ja schon mal einen, vor zwei Jahren, ne? Da wird von einer willfährigen Polizeijuristin, nenne ich die mal, ich nenne jetzt bewusst den Namen nicht, ein sogenanntes Brandschutzgutachten verfasst, was also die Räumung des Hambacher Waldes zur Folge hat. Wir wissen das alle. Ne? Und das OVG Münster findet das auch noch rechtens. Das OVG bestätigt das auch noch, obwohl alle wissen, dass der Ministerpräsident des Landes sogar einräumen musste, nur einen Vorwand gesucht zu haben. Ne? Das wissen wir alle. Ne? Viele kennen die Geschichte mit dem Herrn Döschner, der das ja öffentlich gemacht hat. Der Ministerpräsident räumt ein, jawohl, wir haben nur einen Vorwand gesucht. Und das Oberverwaltungsgericht sagt, ja, die Räumung war rechtens. Das segnet also einen ganz offensichtlichen Rechtsmissbrauch ab. Da kann ich nur sagen, geht's noch?